Unsere These war und ist, dass Narrative verpackt in mächtige Kulturprodukte, politische Programme oder platte Popsongs heute die größte transformative Kraft besitzen. Und das nicht obwohl, sondern weil wir sie selten als solche wahrnehmen, sie aber umso lustvoller weitergeben. Wir haben aber auch erkannt, einige der stärksten und verlogensten Narrative unserer Zeit sind Anti-Heldenreisen. Sie versprechen den Menschen kein Abenteuer, keine Reise, keine Transformation. Ihre ebenso fatale wie verführerische Botschaft lautet, alles kann so bleiben, wie es ist. Wir müssen uns überhaupt nicht ändern. Wenn Sie sich nun ein Narrativ selbst stricken könnten, wie sähe es aus? Wären Sie lieber Held oder Mentor? Wie sehr sind Sie bereit, alles aufs Spiel zu setzen? Wo sind Sie Antagonist, wollen es aber gar nicht mehr sein? Welche Geschichte von uns selbst und der Menschheit würden wir gerne erzählen? Vielleicht ist der Moment gekommen, in dem wir, wie im Film Matrix, zwischen der blauen und der roten Pille wählen müssen. Bei aller Vorsicht vor diesem oft missbrauchten Motiv. Wollen wir aufwachen oder weiterschlafen? Wenn wir am Ende dieses Buches einen Ratschlag haben, dann jenen, den man in Sicherheitstrainings für Krisensituationen am häufigsten hört. Wenn wir einer Gefahr entgegensehen, ist es ratsam zu handeln, bevor es brenzlig wird. Also, seien Sie keine Helden. Seien Sie kein Held. Bleiben Sie ein erzählender Affe. Erzählen Sie sich und Ihren Lieben die Geschichte einer guten Zukunft. Lassen Sie diese Geschichte mit einer Wette auf ein Happy End beginnen. Fragen Sie sich ehrlich, wo Sie Protagonistin, wo Antagonistin sind. Erfinden Sie Utopien, fantasieren Sie paradiesische Zustände, seien Sie mutig. Verbünden Sie sich dazu mit anderen, die bisher nur zu träumen wagen.